Ihr könnt mich mal, ich lache über euch, doch ihr merkt es nicht mal. Ihr kämpft gegen mich, wie lächerlich, denn euren wahren Feind, den seht ihr nicht. Ihr denunziert, ihr seid schlecht informiert, moralisch bankrott, dass ihr das nicht kapiert. Ihr seid blinder als blind, Pseudomoralisten, dumm und ignorant, nicht besser als Faschisten. Ohne mich, mich kriegt ihr nicht, ich bin frei wie der Wind, kapiert ihr das nicht? Ohne mich, mich kriegt ihr nicht, ich hab das dritte Auge, seht ihr das nicht? Und hier ein paar Worte an die rechte Adresse. Leckt mich am Arsch, sonst gibt's auf die Fresse. Ich hasse euch und eure blinden Parolen. Fickt euch ins Knie, euch soll der Teufel holen. Ihr seid dumm geboren, genau wie ich. Doch was ich lernte, lernt ihr nicht. Ihr seid blind vor Hass, dumm wie Brot. Ihr habt verschissen, eure Führer sind tot. Ohne mich, mich kriegt ihr nicht. Ich bin frei wie der Wind, kapiert ihr das nicht? Ohne mich, mich kriegt ihr nicht, ich hab das dritte Auge, seht ihr das nicht? Kapiert ihr das nicht? Ohne mich, mich kriegt ihr nicht. Ich hab das dritte Auge, seht ihr das nicht?